Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 26. Oktober 1787. Weil du doch von der Schröder Lieder zum Geschenk erhalten hast und vermutlich dich gegenwärtig damit beschäftigst, sie spielen und singen zu lernen, so schicke ich dir auch ein neues von mir, welches sich durch eine solche Gesellschaft sehr geschmeichelt finden wird. Ich wünschte eigentlich zu wissen, wie es Herder gefiele, und überlasse dir, dies gelegentlich herauszulocken. In dem neuen Teile von Herders zerstreuten Blättern hat mir dies Gedicht nebst einigen anderen als der Nachruhm die Lärche am besten gefallen und schien mir besonders musikalisch zu sein. Überhaupt haben mich die Gedichte interessiert, besonders durch den jungfräulichen Ton und das sanfte Kolorit, das in den meisten herrscht. Der Stoff ist großenteils alltäglich und der Hauptgedanke zuweilen sehr unbestimmt. Einige sind seiner nicht wert, das Übrige habe ich zur Zeit nur flüchtig gelesen. Von den orientalischen Dichtungen scheinen einige sehr interessant zu sein. Persepolis ist bloß für den Antiquar wichtig. Von Reinhold habe ich wieder einen Brief über die Kantsche Philosophie gelesen, der mich immer mehr für den Mann einnimmt. Ich wünschte sehr, ihn in der Nähe zu haben und glaube, dass wir viel philosophische Berührungspunkte miteinander finden würden. Es ist ungemein viel Licht und Reife in den Resultaten seines Nachdenkens. Besonders freut mich die Fruchtbarkeit seines Gesichtspunktes. Ich möchte wissen, ob er mit mir in dem Urteil über Herders Gott einverstanden wäre, das ich dir vor einigen Wochen geschrieben habe. Dass du nicht bei uns bist, habe ich bald satt. Alle Augenblicke fällt mir etwas ein, worüber ich mit dir sprechen möchte, und wenn ich mich hinsetze, an dich zu schreiben, habe ich es teils vergessen, teils deucht es mir nicht der Mühe wert, einen Brief damit anzufüllen. Wenn du in deinem jetzigen Aufenthalt zufriedener bist oder überwiegende Gründe hast, die dich zurückhalten, so muss ich mir es gefallen lassen. Du kennst mein Talent zur Resignation, indessen gebe ich dir nur zu überlegen, ob du schlechterdings genötigt bist, die Ankunft des Herrn von Kalb zu erwarten, da diese sich noch mehrere Monate verzögern könnte. Unsere Lebensart ist die ehemalige, neue Bekanntschaften, außer Brühls haben wir nicht gemacht. Neumanns glauben wir los zu sein, durch einen pikanten Briefwechsel zwischen mir und ihm über die Lesegesellschaft, den ich dir künftig erzählen will. Eben höre ich leider, dass sie heute wieder zu uns geschickt haben, ob wir sie nicht bald besuchen würden. Also sind wir wieder auf dem alten Flecke. Doch wollen wir sehen, wie weit sie die Zudringlichkeit treiben werden. Göschen schreibt, dass er mit dem Absatz des Carlos zufrieden ist, besonders in Hamburg, wo er mit vieler Anstrengung und mit dem besten Erfolge aufgeführt worden sein soll. Ob er hier gegeben wird, ist noch unentschieden. Reinecke will ihn dem Könige erst zur Hofballzeit geben. offene Fehde hat viel Beifall gefunden. Außer Theringen spielt fast alles gut, selbst die Kochin weniger schwerfällig, als ich erwarten ließ. Lebe wohl, alle grüßen. K.